jeder Verantwortung für den letzten Krieg. Wir wollen gemeinsam kämpfen, eine neue Katastrophe zu verhindern. Denn das muss die Welt wissen. Wenn uns Frontkämpfer die Erinnerung an die Schrecken des Krieges noch tausendfach vor Augen steht, wenn die junge Nachkriegsgeneration den Krieg so wenig wie wir Alten will, zu einem Spaziergang in unser Land steht der Weg nicht offen. Frontkämpfer wollen den Frieden.